Erster der Prophet Jeremia schrieb einen Brief. Er schickte ihn von Jerusalem nach Babel. Der Brief war für die wichtigen Gefangenen, Priester und Propheten. Auch das ganze Volk, das Nebukadnezar nach Babel gebracht hatte, bekam den Brief. Zweiter König Jojachin hatte Jerusalem verlassen. Auch die Königin, Beamte und Handwerker waren weggegangen. Dritter Eleasar, der Sohn von Safan, und Gemaria, der Sohn von Hilkia, brachten den Brief. König Zedekia von Juda schickte sie zu König Nebukadnezar nach Babel. Vierter, so spricht der Herr, der Gott Israels. Er spricht zu allen Gefangenen. Er hat euch von Jerusalem nach Babel gebracht. Fünfter, baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Sechster, heiratet und habt Söhne und Töchter. Sucht Frauen für eure Söhne. Verheiratet eure Töchter, damit sie Kinder bekommen. So werdet ihr dort viele und nicht weniger. Siebter, kümmert euch um das Wohl der Stadt. Ich habe euch dorthin gebracht. Betet für die Stadt zum Herrn. Denn wenn es der Stadt gut geht, geht es auch euch gut. Achter, der Herr, der Gott Israels, sagt, lasst euch nicht täuschen. Eure Propheten und Wahrsager täuschen euch. Glaubt auch nicht euren Träumen. Neunter, sie sagen euch Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht geschickt. Das sagt der Herr. Zehnter, der Herr sagt, wenn 70 Jahre für Babel vorbei sind, werde ich euch helfen. Ich werde mein Versprechen halten. Ich bringe euch dann an diesen Ort zurück. Elfter, ich kenne meine Pläne für euch. Das sagt der Herr. Meine Pläne sind gut, nicht schlecht. Ich will euch eine Zukunft mit Hoffnung geben. Zwölfter, dann werdet ihr mich rufen. Ihr werdet zu mir kommen und beten. Ich werde euch hören. Dreizehnter, ihr werdet mich suchen und finden. Sucht mich mit eurem ganzen Herzen. Vierzehnter, der Herr sagt, ich werde mich von euch finden lassen. Ich werde euer Schicksal ändern. Ich sammle euch aus allen Völkern und Orten. Ich habe euch dorthin geschickt. Ich bringe euch zurück, von wo ich euch wegführte. Fünfzehnter, aber ihr sagt, der Herr gab uns auch in Babel Propheten. Sechzehnter, der Herr spricht über den König. Er sitzt auf Davids Thron. Er spricht auch über das ganze Volk in dieser Stadt. Das sind eure Brüder, die nicht mit euch ins Exil gingen. Siebzehnter, der Herr sagt, ich werde Schwert, Hunger und Krankheit über sie bringen. Ich mache sie wie schlechte Feigen. Diese Feigen sind so schlecht, dass man sie nicht essen kann. Achtzehnter, ich werde sie mit Schwert, Hunger und Krankheit verfolgen. Ich mache sie zu einem Schrecken für alle Länder. Sie werden verflucht und gehasst sein. Die Völker werden sie verspotten. Ich habe sie zu diesen Völkern geschickt. Neunzehnter, sie hörten nicht auf meine Worte. Das sagt der Herr. Ich schickte meine Diener, die Propheten, immer wieder zu ihnen. Aber ihr habt nicht gehört. Das sagt der Herr. Zwanzigster, hört das Wort des Herrn, ihr Gefangenen. Ich habe euch von Jerusalem nach Babel geschickt. 21. Der Herr, der Gott Israels, spricht über Ahab und Zedekia. Ahab ist der Sohn von Kolaja. Zedekia ist der Sohn von Maseja. Sie sagen euch Lügen in meinem Namen. Ich gebe sie König Nebukadnezar von Babel. Er wird sie vor euren Augen töten. 22. Alle Gefangenen in Babel werden sie verfluchen. Sie werden sagen, der Herr mache dich wie Zedekia und Ahab. Der König von Babel verbrannte sie im Feuer. 23. Sie taten Böses in Israel. Sie schliefen mit den Frauen ihrer Freunde. Sie sprachen in meinem Namen Worte, die ich nicht sagte. Ich weiß das und bin Zeuge. Das sagt der Herr. 24. Spricht zu Schemaja aus Nein-Alam. 25. Der Herr, der Gott Israels, sagt, du hast einen Brief in deinem Namen geschickt. Er ging an das Volk in Jerusalem. Er ging auch an den Priester Zephania, den Sohn von Maseja. Und er ging an alle Priester. Der Brief sagte, 26. Der Herr machte dich zum Priester an Jojadas Stelle. Du sollst im Tempel des Herrn auf Verrückte achten. Du sollst auf Leute achten, die sich wie Propheten benehmen. Du sollst sie in Fesseln legen. 27. Warum hast du Jeremia aus Anatot nicht gestoppt? Er benimmt sich bei euch wie ein Prophet. 28. Er schickte uns eine Nachricht nach Babel. Sie sagte, es dauert noch lange. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. 29. Der Priester Zephania las den Brief dem Propheten Jeremia vor. 30. Dann sprach der Herr zu Jeremia. Er sagte, 31. Sag allen Gefangenen diese Botschaft. Der Herr spricht über Schemaja aus Nainalam. Schemaja sagte euch Dinge voraus, aber ich schickte ihn nicht. Er brachte euch dazu, Lügen zu glauben. 32. Darum sagt der Herr, ich werde Schemaja aus Nainalam und seine Familie bestrafen. Er wird keine Familie mehr haben, die bei diesem Volk lebt. Er wird das Gute nicht sehen, das ich meinem Volk gebe. Das sagt der Herr. Er sprach gegen den Herrn.